3 Club Night. Heute mit Sven Feeth aus dem Frankfurter Omen. Wenn ihr bei uns anrufen wollt, heute ausnahmsweise eine andere Telefonnummer, und zwar die 155 631 069 für Frankfurt, dann 155 631. Hi, hi, Club Night. Schönen guten Abend, hier ist der Sven. Sven Feeth, Samstagabend. Thank you. Thank you.

21.29 Uhr. Hier ist H3 mit dem Radioservice. A5 Frankfurt Richtung Kassel zwischen Westkreuz Frankfurt und dem Bad Homburger Kreuz. Unfall, 4 Kilometer Stau. A5 Frankfurt Richtung Karlsruhe zwischen Kreuz Walldorf und Kronau. Baustelle, 3 Kilometer Stau. Und in Hessen gebietsweise Nebel mit Sichtweiten zum Teil unter 50 Meter. We'll be right back. H3 Club Night, heute mit Sven Veth aus dem Omen. Night mit Sven Veit. Uhr, 50 Minuten H3 mit einem Sonderservice. A3 Frankfurt Richtung Köln. Zwischen Wiesbadener Kreuz und Niedernhausen. Vor der Ausfahrt Niedernhausen befindet sich Dieselkraftstoff auf der Fahrbahn. Dadurch Fahrbahnglätte im Kurvenbereich. Bitte fahren Sie äußerst vorsichtig.

21 Uhr und 59 Minuten, hier ist der A3 mit dem Radioservice. A3, Frankfurt Richtung Köln. Zwischen dem Wiesbadener Kreuz und Niedernhausen befindet sich vor der Ausfahrt Niedernhausen Dieselkraftstoff auf der Fahrbahn. Dadurch Fahrbahnglätte im Kurvenbereich. Bitte fahren Sie vorsichtig. A5, Frankfurt Richtung Karlsruhe. Zwischen Kreuz Waldorf und Kronau Baustelle, 2 Kilometer Stau. Und im Gesamthessen gebietsweise Nebel mit Sichtweiten zum Teil unter 50 Metern. Ihr hört die H3 Club Night heute mit Sven Feeth. Ihr hört die H3 Club Night heute mit Sven Feeth. Und wenn ihr uns anrufen wollt, heute ausnahmsweise die Nummer in Frankfurt 155 und dann 631. 155 631. Genau, 22.30 Uhr. Hier ist H3 mit dem Radioservice. A45, Gießen Richtung Dortmund. Zwischen Wetzlar Ost und dem Wetzlarer Kreuz. Kurzzeitige Fahrbahnsperrung nach Unfall. Dadurch 2 bis 3 Kilometer Stau. Vorsicht, es befinden sich mehrere Wildschweine. Ja, Sie haben richtig gehört, Wildschweine im Bereich der Fahrbahn. Und in Hessen, gebietsweise Nebel mit Sichtweiten zum Teil unter 50 Metern. Future. Hardeye Club Night, heute mit Sven Veit aus dem Frankfurter Omen. Thank you. HR3 Club Night mit DJ Sven Fate und der Remix von Alter Ego. Luke Slater. Genau, 23 Uhr in der H3 Club Night. Hier ist die beste Dancefloor-Sendung, ja, wahrscheinlich Deutschlands. Und wir haben einen Radioservice, A45, Gießen Richtung Dortmund, zwischen Wetzlar Ost und dem Wetzlarer Kreuz. Mehrmals kurzzeitige Fahrbahnsperrung nach Unfall. 2 bis 3 Kilometer Stau. Vorsicht, es befinden sich nach wie vor mehrere Wildschweine im Bereich der Fahrbahn. Und in Hessen gebietsweise Nebel mit Sichtweiten zum Teil unter 50 Metern. H3 Club Night, heute mit Sven Fehl aus dem Omen. We'll be right back. Genau, 23.30 Uhr, hier ist H3 mit dem Radioservice A45 Gießen Richtung Dortmund. Zwischen Wetzlar Ost und dem Wetzlarer Kreuz, Behinderung wegen Bergungsarbeiten, aber die Wildschweine sind vom Acker. In Hessen und Rheinland-Pfalz gebietsweise Nebel mit Sichtweiten zum Teil unter 50 Metern. Ja, ihr hört die H3 Club Night noch bis 0 Uhr mit Sven Feeth. Fate und Plastic Man Richie Horton. Das war's, HR3 Club Night mit Sven Fate. Und der Titel, der jetzt gerade läuft, heißt Cold Strobe Light Network. Und die Platte kommt aus Island auf dem Label namens Code. Ich wünsche euch einen schönen Herbst, eine schöne Feierei und heute Abend im Omen, ja, Tony, Happy Birthday, sage ich mal.